Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 167 mit John Coltrane, Merle Travis, Dorsey Burnett, R.S. Ronquillo, Chuck und Gab Mangione, Jimmy Witherspoon, Preston Love, McCoy Tyner, Georg Dubowski, Johnny Cymbal, Barry Mann und Sonny Rollins. Thank you. Thank you. zwei Versionen von The Night Has a Thousand Eyes. Beide Bandleader spielten Tenorsaxophon, nämlich Sonny Rollins 1962 und John Coltrane zwei Jahre davor. Tonart ist die gleiche. John Coltrane spielt das Stück etwas schneller und mit Steve Davis und Elvin Jones als Rhythmusgruppe an Bass und Schlagzeug bei Rollins übernahmen Marshall Crenshaw und Ben Reilly diese Funktion. Bei John Coltrane spielte ein Piano McCoy Tyner, bei Rollins der Gitarrist Jim Hall. Sonny Rollins klang hier mehr laid back und hatte einen etwas weicheren Klang als Coltrane, der eher kräftiger und nach vorne spielte. Obwohl der 1930 geborene Rollins drei Jahre jünger war, hatte er schon früher die Position des Bandleaders inne als John Coltrane. So spielten die beiden eine einzige Aufnahme zusammen, ein Tenor Madness, das war 1956 und erschien auf Prestige Records unter dem Namen Sonny Rollins Quintett. Das war bereits Sonny Rollins fünftes Album. Coltranes Albumdebüt erfolgte erst im Jahr darauf, 1957, ebenfalls auf Prestige. Name dieses Albums war dann schlicht und ergreifend Coltrane. Das Lied The Night Has a Thousand Eyes war für den gleichnamigen Film nach einem Roman von Cornel Woolrich komponiert worden. Der Film war eine Mischung aus Mystery, Psychothriller und Film Noir mit Edward G. Robinson in der Hauptrolle. Dieses Lied ist übrigens nicht zu verwechseln mit der 1962er Popnummer von Bobby V. Wir widmen uns für die nächsten vier Aufnahmen den Genres Gitarrenmusik und Country Rock oder Rockabilly zu. Merle Travis spielte Mitte der 50er Jahre Blue Smoke ein. Dorsey Burnett besang den Jaguar XKE ca. 10 Jahre später. XKE, it was shining bright. to the XKE. He looked over at my flipper, said, man, Kato, you beat that. I had an Aussie Healy engine and a T-model cut down flat. On such a beautiful night, it was a terrible sight. Next to his XKE, a little car hop friend said you wanted on the telephone. When I returned the XKE and my baby was gone, the little car hop friend said they left about a second ago. She looked straight at me and said, man, I could have told. For a second-hand XKE. Then every night I'm gonna be out of sight in my XKE. Heart and I've got a heart, let's get them both together. And when we do, I'm gonna show you what we forgot to treasure. Green, green leaves caught in a breeze down by the endless river. A snow-capped mountain stands so high that it almost makes you shiver. And it's always been in the hearts of men to find the easy way of living. When it's right here before his eyes, all it takes is a little bit of giving. When you find out what it's all about, brother, you can shock the world. And you can lift your head and walk straight ahead without it being in a whirl. I said, you got a heart and I've got a heart, let's get them both together. And when we do, I'm gonna show you what we forgot to treasure. Green, green leaves caught in a breeze down by the endless river. A snow-capped mountain stands so high that it almost makes you shiver. And it's always been in the hearts of men to find the easy way of living. And it's right here before his eyes, all it takes is a little more giving. We gotta walk together and talk together when we can find it out. I'd rather do it together with love and pleasure, now that's what the world's about. I'd rather do it together, work together, that's what the world's about. Ein Nachtrag zu den letzten beiden Titeln. Zuerst demonstriert der Gitarrist R.J. Ronquillo 2022 die Vorzüge einer 1962er Fender Jazzmaster Gitarre mit einem nicht näher betitelten Instrumental. Danach hörten wir nochmals Dorsey Burnett, den Bruder von Johnny Burnett und damaligen Bassisten des Rock'n'Roll-Trios, dieses Mal mit Walk Together, genau wie bei XKE für das Unterlabel Melody von Motown Records in Detroit aufgenommen. Bassist Steve Davis war Vorgänger von Reggie Workman und Jimmy Garrison bei John Coltrane. Außerdem war er der Schwager von Coltranes langjährigen Pianisten McCoy Tyner, mit dem er 1963 Nights of Ballads and Blues einspielte. Davor spielt er mit den Brüdern Mangione Hey Baby ein, Gap am Piano und im Juli 2025 verstorbene Chuck am Flügelhorn. We'll be right back. Etwa zur gleichen Zeit wie The Thrill Is Gone 1969 wurde eine weitere Blues-Komposition von einem Rhythm Blues-Veteran auf Bluesway Records veröffentlicht, die T-Bone Walker Ballade Evening mit Charlie Musselwhite an der Mundharmonika und Jimmy Witherspoon als Sänger. Im Gegensatz zu B.B. Kings Cover der Roy Hawkins Nummer The Thrill Is Gone erreichte sie aber nicht die Hitparaden, dennoch eine gute Version, vielleicht sogar besser als die Version, die Witherspoon schon selbst ein paar Jahre früher in den 60ern eingespielt hatte. Gone. gehörte Titel Sissy Popcorn kam aus dem gleichen Jahr, nämlich 1969, wie der davor, von einem Altersgenossen Jimmy Witherspoons als Saxophonist Preston Love. Der hatte schon mit Fats Waller, Lucky Millinder, Count Basie, Billie Holiday, Wynonie Harris, Johnny Otis und sogar Frank Zappa im Studio und auf der Bühne gestanden. McCartney hörten wir bereits in dieser Folge von Framats Musikalisches Fundbüro als Sideman von John Coltrane und nun gleich oder jetzt als Bandleader mit 4x5. Thank you. bis zum Jahr 2024 gibt es unterschiedlichste Musik, die einen Gitarristen und Musiker beeinflussen kann. Georg Dibowski hat viele Musik unterschiedlichster Genres gehört. Harte, softe Rock, Jazz, Blues, Klassik und noch vieles mehr. Letztendlich hörte er in sich selbst hinein, um festzustellen, dass er trotz seiner Bandbreite als Hörer, als Musiker eher für friedliche und harmonische Musik steht. Ein Beispiel dafür ist White Trees von 2024. Thank you. zwei Lieder vom Teenie-Rocker Johnny Cymbal. Zuerst sein Hit Mr. Bassman mit dem Basssänger der Cadillacs und ab 1969 Nachfolger von Willie Dub Jones bei den Coasters, Ronnie Bright. Darauf folgt More of You. Ich weiß gar nicht, ob das eine Demoaufnahme war oder tatsächlich eine reguläre Veröffentlichung. Mr. Bassman, you've got that certain something. Mr. Bassman, you sit that music thumping. To you it's easy when you go one, two, three. Yeah, Mr. Bassman, you're on all the songs with a boom boom and a boom boom boom. Hey, Mr. Bassman, you're the hidden king of rock and roll. Will you teach me, yeah, the way you sing? Cause Mr. Bassman, I wanna be a bassman too. Oh, Mr. Bassman, I really think I'm with it. Boom, boom, and come on, Mr. Bassman, now I'm a bassman too. Teach me, yeah, the way you sing. Cause Mr. Bassman, I wanna be a bassman too. Yeah, Mr. Bassman, I think I'm really with it. Boom boom, and boom boom. Come on, Mr. Bassman, now I'm a bassman too. Just like a miser with his gold, that's me when I got you to hold. I'm like a pair of brand new shoes, I wanna pinch and squeeze on you. Give me more, give me more, that's what I'm hurting for. I'm like the stars up in the sky, yeah girl, I shine when you walk by. Just like the pillow on my bed, you know you go right to my head. Gimme more, gimme more, that's what I'm hurting for. Hey woman, love everything you do, just like a big oak tree, I done fell for you. I'm like some gum caught on your shoe, you better know I'm stuck on you. Yeah, like a jet plane fast and flat, and chick, you know you're out of sight. Gimme more, gimme more, that's what I'm hurting for, what I'm hurting for, baby. You're talking about just like a bill that you can't pay, my interest grows on you each day. Yeah, like a bowl of homemade stew, I can't get my fill of you. Gimme more, gimme more, that's what I'm hurting for, gimme hurting for, baby. Wir sind im Bo-Bo-Bo-Bo-Modus, deshalb lasse ich jetzt Barry Mann fragen, who puts a bomb in the bomb-bomb-bomb-bomb, mit dabei wieder Ronnie Riott von Johnny Cymbals' Mr. Bassman, diesmal aber sehr weit im Hintergrund und nur zu erahnen. Barry Mann war Komponist und Songschreiber, unter anderem von You Lost That Lovin' Feeling von den Righteous Brothers oder We Gotta Get Out of This Place von den Animals, Saturday Night at the Movies von den Drifters oder Walking in the Rain von den Ronettes. Das war Framas musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis dann. I'd like to thank the guy who wrote the song that made my baby fall in love with me. Who put the bomb in the bomb, bomb, bomb? Who put the rhyme in the ram-a-lam-a ding-dong? Who put the bop in the bop, shabop, shabop? Who put the dip in the dip, dip, dip, dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. When my baby heard bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, every word went right into her heart. And when she heard them singing rhyme-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, she said we'd never have to part. So who put the bomb in the bomb, bomb, bomb, bomb? Who put the rhyme in the rhyme-a-lam-a-ding-dong? Who put the bop in the bop, shabop, shabop? Who put the dip in the dip, dip, dip, dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. Each time that we're alone, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, shoot, sets my baby's heart all aglow. And every time we dance to dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, she always says she loves me so. So who put the bop in the bop, bop, bop, bop? Who put the rhyme in the ram-a-lam-a-ding-dong? Who put the bop in the bop, shoo-bop, shoo-bop? Who put the dip in the dip, dip, dip, dip, dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. Darling, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.